Hören Sie jetzt den Flurfunk im Schneckenradio. Und zwar mit der 22. Ausgabe, jetzt ein bisschen verspätet, weil ich eine Flashkarte in meinem Aufnahmegerät gehabt habe, die witzigerweise dauernd gesperrt war. Egal, ob sie jetzt gesperrt war oder nicht. So dachte ich, allerdings ist bei dieser Karte wohl irgendwie der Fall, dass sich der Schalter beim Reinschieben in ein jegliches Slot, sei es jetzt beim Computer oder bei meinem Aufnahmegerät, umschaltet. Was ich irgendwie nach einer halben Stunde dann auch mal gemerkt habe. Und mit Tesafilm dann in den Griff zu bekommen gewesen ist. Aber dazu findet man dann im Internet irgendwie so gar nichts, was daran der Fehler sein könnte. Stimmt nicht. Ich habe es, glaube ich, sogar gefunden bei irgendeinem Kartenhersteller. War es Kensington? Es war nicht Sony, es war irgendwas anderes. Also wenn man nach dauerhaft geschützt irgendwie so bei Flashkarten sucht, dann findet man das. Es ist eine ganz schön lange Zeit her, dass ich hier irgendwie was gesagt habe. Und zwar, wenn ich hier gucke, das war... Nochmal nachgucken. Es war der 18.05. Lange Zeit nicht mehr wirklich was gequatscht bekommen. Weil ich beim, also dieses alltägliche Problem wieder bei so etwas Persönlichem, wie einem Podcast, habe ich immer das Gefühl, man müsste auch irgendwie was Persönliches gerade preisgeben. Und das hindert einen immer, also mich zumindest. Also ich sage dann immer, ich habe gerade nichts Persönliches und dann lasse ich das. Weil die ganze Veranstaltung ja doch eine gewissermaßen persönliche ist. Während ich aber garantiert in der Vergangenheit hier nie irgendwie wirklich was Privates, Persönliches, also diese privaten Lebensprobleme hier breitgetreten habe. Ich habe auch gemerkt, ich glaube, das mache ich grundsätzlich irgendwie nicht im Internet. Andere Leute haben, glaube ich, genau da das Problem, dass jetzt irgendwas im Internet rumschwappt, was irgendwie unheimlich privat gewesen wäre. Bei mir nicht. Schon nie, also nicht ganz nie, also es sind schon ein paar private Geschichten dabei. Aber jetzt nicht so, was ich jetzt peinlich finde oder sonderlich aktuell. Das lasse ich normalerweise auch alles ein bisschen liegen, bis ich irgendwann sage, jetzt kann man das verwursten. Wo verwursten? Nicht nur ist heute ja ein ganz besonderer Tag. Ich schneuze mich jetzt auch einfach mal im Podcast. Es hilft ja nichts, das alles rauszuholen, weil ich werde mich öfter schneuzen. Ich habe einen gewissen Schnupfen. Das heißt, ich habe eine Pause-Taste. Ich mache mal eben Pause. Also ihr seid dann doch ein bisschen von den Schnäuzern befreit. Ich habe mir einen Schnupfen geholt oder irgendwie sowas. Und ich weiß auch nicht, vielleicht werden jetzt einfach auch mal die Nebenhöhlen hier frei. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was es gerade ist. Ich habe gerne mal irgendwas mit den Nebenhöhlen. Und gerade ist die Stimmung nicht gedrückt, aber die Nase ist zu. Viel trinken soll man ja. Dafür muss ich jetzt mal die Tasse abstellen und es macht ein Bum-Bum-Geräusch. Vielleicht sollte ich da auch auf die Pause drücken. Nein. Wir machen es mal nicht verrückt. Wir haben halt Alltagsgeräusche und es wäre ja auch total unnatürlich, die zu runterdrucken. Es ist Podcast-Tag heute. Und das war für mich Verpflichtung genug, hier nochmal auf die Aufnahmetaste zu drücken, wenn es denn irgendwann mal geht. Und zu gucken, was war seitdem oder was war in letzter Zeit überhaupt hier so gang und gäbe. Was habe ich im Flurfunk eigentlich gemacht? Beim letzten Mal habe ich GEMA. Da habe ich die Intros geändert und das besprochen. Davor Archive.org als Fall. Also es ist, ja, wenn Blogger gratulieren. Das war ich selber, glaube ich. Man weiß nie ganz, wofür die eigenen Podcasts immer so gut sind. Also der hier sollte nicht bloß lokal sein. Oder doch eher lokal. Ich habe noch einen. Ich habe noch das Iptown Radio. Das ist ja noch was anderes. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch den Kaffeeschlürfer. Das sind ja eigentlich Morgensbetrachtungen zum irgendwas geschehen und sowas. Und da sollte dann dieses Blendl-Zeug bestimmt nochmal rein. Dass ich dann irgendwie zum fünften Mal irgendwie verwurste. Aber sei es drum. Was ist hier so passiert? Wir haben in meiner Heimatstadt einen merkwürdigen, wie sagt man das, Tausendsasser rumrennen, der ein bisschen ein Till-Eulenspiegel ist, der offiziell wohl, also es sagen Leute, er wäre manisch-depressiv. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht, weil er selber streitet es zumindest irgendwie auf Facebook, glaube ich, ab. Ist ein studierter Mensch, der, glaube ich, auch einen eigenen Betrieb hatte, da aber irgendwie komplett ausgestiegen ist und sich jetzt einfach so durch die Lande vagabundiert, ich weiß es nicht. Und der hier in meiner Heimatstadt ein bisschen die Gegend unsicher macht, in dem Sinne, dass er bei Veranstaltungen auftritt und für Flüchtlinge eintritt und sich daran angenommen hat. Allerdings jetzt irgendwie so bei allen gängigen politischen Häusern, Organisationen sich Hausverbote eingesammelt hat. Und ich glaube, es war noch nie jemand da, der so schnell so viele Hausverbote hintereinander bekommen hat. Also er ist ein bisschen extravagant. Ob auch, also er möchte auch irgendwie eine Organisation gründen mit einem Startkapital von 1 Million Euro. Hat er nicht ganz geschafft? Hat er verlängert? Hat er dann immer noch nicht geschafft? Also es gibt diese Organisation jetzt auch nicht. Eine UG war es, glaube ich, sogar. Möchte, dass der Bürgermeister hier des Ortes in den Knast geht und sowas und all seine Schergen am besten irgendwie auch, ich weiß es nicht. Man weiß nicht, was das ist. Also einerseits ja, wirbelt er Sand auf und das ist ja nicht unbedingt was Schlimmes, aber wie er es macht, ist halt ja, Holter die Polter. Nicht? Also ob das noch alles will ich im legalen Bereich ist, was heißt, aber man kann wahrscheinlich dagegen klagen, sagen wir es mal so. Und ich gehe davon aus, dass irgendwer das auch versuchen wird. Und da wird die nächste Zeit dann so mal raus ergeben, was da noch so kommt. Aber da ist jetzt ein bisschen Hektik drin. Also die Zeitung berichtet darüber nicht. Was soll sie darüber auch schreiben? Und so ist das Phänomen jetzt irgendwie nur auf seiner eigenen Internetseite, also auf Facebook und seiner Internetseite präsent. Was war noch? Es ist Flüchtlingszeit, es kommen immer mehr. In Düsseldorf wohnen wir quasi direkt gegenüber. Da ist irgendwie ab und zu mal Polizei aufkommen, aber ansonsten merkt man nicht viel, weil Düsseldorf auch generell ein bisschen bunt ist und dann fallen die jetzt nicht so auf, außer wenn jetzt hartnäckig irgendwie Fremdsprachen gesprochen werden, dann merkt man schon, also ich glaube, der wohnt jetzt noch nicht so 10 Jahre hier. Was war denn? Dieses Wochenende haben wir noch nichts vor, danach sind wir in der Schweiz. Wir waren gestern bei Christian Steifen, das wollte ich auch noch erzählen und das passt in diesen Podcast wunderbar rein. Die anderen weiß ich nicht, vielleicht auch. Vielleicht muss ich noch einen Podcast zum selben Thema machen. Man weiß das nicht so ganz genau. Christian Steifen hat gestern eine Promotion Nachmittagabend in einem Hotel um die Ecke bei sich gemacht und Leute eingeladen, mit ihm ins Bett zu gehen, also sich in ein Bett zu legen, etwas zu trinken und die neue Platte sich anzuhören. Das wurde dann irgendwie so ein bisschen gefilmt, das war ein bisschen Durchgangsverkehr. Uns hat er extra eingeladen, weil er ja mit Tatjana so ab und zu irgendwelche Späßchen macht. Weswegen wir dann irgendwie so, also ich war die ganze Zeit irgendwie so am Auto fahren, weil Tatjana auch noch witzigerweise den Anschlusszug in Dortmund verpasst hat. Da durfte sie sich in Münster aufgabeln. Das war so ein merkwürdig schräger Tag, dass ich irgendwie so alles vergessen habe. Also ihr Ukulele in Düsseldorf und ihr Kleidchen, was sie haben wollte, in Ibbenbüren. Sind dann also noch da so reingeschwupst, passend zu den letzten beiden Aufnahmen. Zwei waren es, glaube ich, oder waren es drei? Man weiß es doch nicht. Irgendwie so. Irgendwie war sie dann damit dabei und man hat sie dann ein bisschen zusehen können und das war ganz nett. Das war irgendwie ein Riesenaufwand, aber man tut sowas ja gerne. Ja. Was erzählt man noch zum Podcast-Tag? Ich habe heute, also das ist der erste richtige Podcast seit langem. Ich habe noch irgendwo einen auf irgendeiner Karte. Ich glaube, ein Saufgetränke war das. Der müsste jetzt auch noch irgendwann mal online gestellt werden, aber das war jetzt der erste, wo ich wirklich keinen großartigen Drang hatte, das sofort irgendwie so online zu stellen. Das macht ja auch nichts. Ein Jugendzentrum, habe ich noch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also da gibt es wohl in den Mühlen ein Jugendzentrum, was in dem Bereich was machen möchte. Da bin ich sehr gespannt, was und wie die das machen wollen, weil für mich Podcasts im Grunde, wie auch Blogs, für mich ein bisschen was Politisches haben sollten. Außer vielleicht mein ganz persönlicher Blog, aber also Too Much Information hat schon ein bisschen was Politisches und Iptown auch. Also gerade, ach, die Geschichte wollte ich noch erzählen, aber ich mache eben wieder eine Schnaufpause, aber ich habe ja gerade wieder ein Thema, wo ich ein bisschen am Überlegen bin. Ich finde, das Internet macht immer dann Spaß, wenn man irgendwie ein Thema hat, was aus dem Internet irgendwie so kommt. Irgendwie ein Thema ins Internet selber reinbringen, ohne dass man irgendwie Anker hat, das ist schwierig. Und wenn man das nicht alles über seine eigene Person machen will, auch schwierig. Und ich habe auch insgesamt momentan das Gefühl, aus Berlin kommt gerade irgendwie so kein, ja, kein Hype. Und die Hypes waren ja auch oftmals irgendwie so albern. Und von daher versandet das Ganze sowieso gerade. Also Twitter möchte ja gerade irgendwie so das 140-Zeichen-Limit aufgeben, also längere Posts machen, die Funktion einbauen, dass man irgendwas kaufen kann und so. Also das ist genau der Schritt in Richtung Kommerzialität, der, ich glaube, überhaupt nichts bringen wird. Also sie haben gar keine Ahnung, was sie da eigentlich mitmachen wollen. Den Unterschied zu Facebook derart aufgeben, ist, glaube ich, auch ziemlicher Quatsch. Und niemand braucht ein zweites Facebook. Wenn schon das erste in letzter Zeit nicht mehr so wirklich interessant ist. Weil auch bei Facebook jetzt keine originären Inhalte tieferen Ausmaßes, sage ich mal, also einer tieferen Ebene so dabei sind. Also viele witzige Videos, ein paar Links und so, aber da treten sich, glaube ich, Facebook und Twitter schon wieder sehr stark auf den Füßen herum. Wobei ich immer noch einen leichteren Hang zu Twitter habe. Aber mit GNU Social das Ganze auch schon wieder. Ja, da tritt man sich auch schon wieder auf den Füßen. Ich glaube, dass wir der Post, dass der Post, der Beitrag, der Podcast-Beitrag mit den meisten Fashion-Aufpausen hier, also schon wieder eine. Aber was ich erzählen wollte, ich habe ja so einen Lokalblog und der war dazu gedacht, das, was öffentlich verkündet wird, ein bisschen kritisch zu sehen, und man hat sich so ein bisschen da rein manövriert, dann irgendwie so auch Facebook-Gruppen, die mit den Büren zu tun haben, ein bisschen zu beschauen und so weiter und so fort, und das irgendwann nervt das. Irgendwann hat man das sozusagen durchgespielt. Also die gleichen Sachen kommen und es kommt nicht wirklich ja, ein tieferer, ein wesentlicher Input. Die Sachen, über die man sinnvoll bloggen könnte, die kommen nicht daher. Also die muss man sich woanders herholen. Eine dieser Sachen ist gewesen, dass ich einen Spiegelpost, das kann ich vielleicht mal hier drunter packen, gelesen habe. Und der handelte von dem arabischen Namen, kann ich mir super merken, also steht gleich unten drunter, der mit Bruder, der dieses entweder Bruder oder sowas gemacht hat, der ein Mohammed-Buch geschrieben hat, was im Spiegel verrissen worden ist, und dort wurde Bezug genommen auf den islamischen, anti-islamischen Hetzblock Politically Incorrect. Und dort hatte ich schon mal einen Link gesehen zu einem Grafiker, Komiker. Nein, wie sagt man das denn jetzt schon wieder? Ich bin heute ein bisschen müde. Karikaturisten. Nehmen wir doch das wirklich gute Wort, das dazu passt. Ja, der war da schon mal verlinkt. Das hatte ich halt im Hinterkopf und dachte, naja, die finden ihn vielleicht gut. Kommen da jetzt auf diese Seite, und ich war halt längere Zeit da wirklich gar nicht. Und da war der schon wieder da. Immer noch verlinkt. Und dann habe ich mal, gibt es also eine Seite, auf die das dann verlinkt, und die Comics, die dann also da sind, habe ich mir mal angeguckt. Und die waren in ihrer Bildsprache Eindeutig, eindeutig. Also das war fremdenfeindlich. Absolut, das könnte ich überhaupt nicht anders deuten. Also ich habe versucht, das irgendwie so zu deuten. Ist das vielleicht sind das Karikaturen, die einfach nur wehtun oder so? Oder jetzt das Empfindlichsein der Deutschen in Bezug auf diese Thematik beschreiben? Aber das war, glaube ich, ziemlich eindeutig. Immer ganz stark auf Kosten von Minderheiten. Und gerade in diesem Umfeld, also vollkommen eindeutig fremdenfeindlich. Das konnte ich überhaupt nicht anders lesen. Das wirkte für mich einfach nur so. Das merkwürdige Moment hierbei ist, dass dieser Karikaturist, auch der Haus- und Hofkarikaturist der Zeitung hier im Ort ist, also in meiner Heimatstadt ist. Und diese Zeitung hat sich gerade letztens bei irgendeinem Facebook-Post, der auch eventuell gerichtlich strafbar ist mit irgendwelchen KZ-Äußerungen. Also bezüglich dieses Postes hat die Zeitung sich schon sehr stark in den Vordergrund gespielt mit zwei Artikeln, also dass man doch gegen sowas unbedingt aufspielen müsste und ein Zeichen setzen müsste und so ein Kram. Und da konnte ich mir halt nicht verkneifen, nochmal zu fragen, ob an dieser Stelle, wo jemand, den man eigentlich als Mitarbeiter bezeichnen müsste für die Zeitung, woanders so ein Zeugs postet, ob da nicht auch ein Zeichen fällig wäre. Nun agiert die Zeitung in meinem Heimatort auf diesen Lokalblog eher mit Ignoranz. Entweder weil sie nicht darauf antworten können oder nicht wollen. Ich würde eine Mischung vielleicht sehen, aber eher ein Nicht-Wollen. Ich weiß noch sehr genau, dieses Blog hatte einen Vorgänger und der ist halt bei einer gewissen Organisation gewesen und dann ist halt abgeschossen worden. Und ich habe damals einfach also die Facebook-Gruppe übernommen und die Einträge, die habe ich glaube ich nicht übernommen. Aber so, ja. Den Bekanntheitsgrad, den man hatte über Facebook, den konnte man mitnehmen. Man konnte die Twitter-Seite mitnehmen und so hat man seinen Bekanntheitsgrad da einigermaßen mitgenommen, der sich noch steigern konnte. Hä? Ja, und als dieser Vorfolger nämlich zu der Zeit abgeschossen worden ist, da war das der Zeitung einen Artikel auf der Frontseite wert. Da hätte ich ja fast noch erwartet, dass man ihm so erklärt, was jetzt an diesem Blog so besonders ist, dass er unbedingt auf die Frontseite wollte. Und damals habe ich noch gesagt, also das ist jetzt total verkehrt. Also diese Meldung gehört nicht auf die Startseite, aber inzwischen ist diese Zeitung ja so weit, dass man auch Stricktipps auf die Frontseite packt. Und insofern war das damals schon durchaus angemessen, das da drauf zu packen. Aber es wurde eigentlich nicht erklärt, was für einen Stellenwert dieses Blog hatte. Aber also im Lokalen, das interessiert dann uns auch keine Sau. Aber gut, so wurde halt schon mal gesagt von wegen, also wichtig und dass es jetzt weg ist, ist auch beachtenswert. War aber nicht weg, also am gleichen Tag ist es eigentlich weitergeführt worden. Und ich weiß auch gar nicht, wer es damals geschrieben hat. Vielleicht müsste ich vielleicht nochmal gucken, wer es damals geschrieben hat. Ja, also man hat den Lokalblog auf den Schirm, aber es wird kaum kommentiert. Was ich im Grunde ja auch zu schätzen weiß, denn nichts nervt eigentlich so wie Kommentare, weil die meistens eher blöd sind und wenig weiterhelfen. Also gerade habe ich auch in irgendeinem Blog kommentiert und sowas und dann mit dem Autor diskutiert und keine Ahnung was. Und fand, dass er die Anmerkungen dann immer eher doof. Und dann steht man da auch da und sagt von wegen, also, naja. Wen interessiert das jetzt eigentlich? Also mich interessiert die Unterhaltung mit ihm jetzt gerade nicht. Hört sonst irgendjemand zu? Ich weiß es nicht. Und ja, also auch eine merkwürdige Unterhaltung. Zu irgendeinem 5 Tage alten Blogpost. Also so ist das dann manchmal. Also da bin ich dann also nicht unfroh drum, wenn es einfach gar keine Kommentare gibt. Während aber das Klassische heute auch wieder passiert ist, oder gestern, glaube ich, die Heimatstadt hat auch so einen totalen Rapper. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Gangster-Rapper, habe ich es mal genannt, aber das stimmt, glaube ich, nicht, weil er sich nicht mit irgendwelchen Kriminalitäten brüstet, sondern eher mit seiner Brust brüstet. Also er hat schon irgendwie komisches Zeugs eingeworfen und bodybuildermäßig aufgepumpt und so sieht er jetzt auch aus. Ja, hat sein zweites Album aus, das jetzt von Warner auch vermarktet wird. Das wird aber nur vermarktet, also er hat so noch sein eigenes Label, was immer das dann genau heißt. Der Vertrieb wird aber dann von Warner dann irgendwie so gemacht. So irgendwie soll das wohl laufen. Er hat sein zweites Album, wie gesagt, der erste Song ist raus. Ich fand ihn wieder scheiße. Weil die Thematik halt immer die gleiche ist. Also irgendwer tut mir Unrecht und dafür rächere ich mich dann. B-b-b-b-b-b-b. Das ist so sehr tump. Da fehlen mir manchmal auch die richtigen Worte. Ich habe das wieder Kindergartenkram genannt und sowas. Also es ist natürlich irgendwie mit dem Kindergarten. Spätestens wenn man das kritisiert und dann kommt die Mama von Onkel Rapper, von unserem Nachwuchsrapper, und sagt dann von wegen: Mimi, Mimi, mir ist nichts Besseres zu tun als die gute Arbeit von diesem Künstler. Sie wollte ja nicht sagen, dass sie selber ist. Zu verunglimpfen, nicht lustig zu machen. Es kam irgendwie so, dass ich mich darüber lustig mache. Ich mache mich darüber gar nicht lustig, aber ich hab mich über diverse andere Songs von ihm durchaus mal lustig gemacht. Also wenn das mit der deutschen Sprache jetzt nicht so ganz so hingehauen hat und überhaupt inhaltlich ziemlich bescheuert gewesen ist. Da gab es schon Einträge, wo ich mich sehr stark lustig drüber gemacht habe. Immer so Kopftisch, Kopftisch, Kopftisch so eingeschrieben habe. Diesmal gar nicht, aber da merkte man, da hat sich bei irgendwem was aufgestaut, das musste mal raus. Und das Lustige war, dass ziemlich deutlich geworden ist, wer das dann gewesen ist. Ja, das waren so im Internet die letzten Sachen. Ziel, irgendwo ist es alles ruhiger werden zu lassen. Also manchmal findet man das ja doof, dass gerade irgendwie nichts läuft und man hat nichts zu schreiben und so. Und man lässt sich aber auch sehr viel ablenken von irgendeinem Scheiß und da habe ich keine Lust mehr drauf. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich manche Sachen irgendwie durchgespielt habe. Manche Sachen, wo die Leute sich drüber aufregen und keine Ahnung was. Da möchte ich, glaube ich, in Zukunft ein bisschen drauf verzichten. Also ich habe keine Lust mehr, in diesen Gruppen da rumzulesen und den Hausfrauenkram damit zu lesen. Das ist. Also man merkt auch, dass die Leute wirklich Probleme haben, das wirklich dann einzuordnen. Da kommt dann irgendwie so ein rechter Scheiß reingespült und das wird nicht eingeordnet, das wird nicht gelöscht, das wird nicht. Also fehlen einem manchmal so ein bisschen die Worte. Und das ist bei Facebook-Gruppen auch immer dieses Ding. Man muss sich irgendwie so einer Führung unterwerfen und merkt, die wissen nicht ganz genau, was sie da tun. Und das sind auch keine gerechten Maßstäbe. Ich meine, im Sinne von Meinungsfreiheit sollte man vielleicht vieles durchwinken und. Solange man jetzt nicht eindeutig gegen irgendwelche Leute vorgeht, aber irgendwelche Videos, die jetzt wirklich auf Kosten von Minderheiten gehen, also dass man die weiter da stehen lässt, das verstehe ich nicht. Da halte ich meinen Kram auf Facebook immer sauber. Ich meine, da postet jetzt auch kein anderer, kann ja bei den Facebook-Seiten auch gar nicht. Da kann ja eigentlich nur ich posten, beziehungsweise auf der Facebook-Wall. Irgendwie, da geht das ja noch. Da hat Mama Rapper ja auch irgendwie so irgendwas von ihrem Sohnemann da schon mal gepostet, also. Im Vorfeld war schon klar, also da meldet sich öfter Mama Dingensripper. Und dann war auch schon klar, wer den Kommentar da geschrieben hat. Aber natürlich auch immer, also nicht mit richtigen Namen halt. Deswegen musste ich das gerade so ein bisschen sagen, dass ich da jemanden in Verdacht habe und nicht genau sagen kann, wer es gewesen ist. Also es war relativ anonym, aber wer sich Regina nennt. Ja, da weiß man schon, das ist kein Jugendlicher. Oder auch nicht Mitte 20. Also vor 25 Jahren hat, glaube ich, niemand mehr seine Tochter Regina genannt. Apfelschorle eher oder so. Und damit komme ich jetzt einfach mal zum Ende, denn 25 Minuten sind jetzt gerade genug. Ich darf wieder gleich ein bisschen schnaufen. Habt euch gern, haltet euch Dingens. Ich melde mich wieder, wenn ich vielleicht ein bisschen unkränklicher bin. Einen schönen Abend noch. Tschüss.